FM. Es ist 19 Uhr. Die Nachrichten. Ich bin Babette Büchner. Im Prozess gegen den AfD-Politiker Björn Höcke wird am Landgericht Halle heute noch ein Urteil erwartet. Die Staatsanwaltschaft forderte in ihrem Schlussvortrag eine Freiheitsstrafe von 6 Monaten auf Bewährung und eine Geldstrafe. Sie ist sich sicher, dass Höcke wissentlich einen Nazispruch in einer Rede eingebaut hatte. Höcke selbst warf dem Staatsanwalt fehlende Neutralität vor. Seine Verteidiger forderten einen Freispruch. Die EU-Länder haben nach jahrelangem Streit heute die Asylreform endgültig beschlossen. Bundeskanzler Olaf Scholz sprach von einer historischen Einigung. Dies werde auch Deutschland entlasten. Die Reform bedeutet vor allem einen deutlich härteren Umgang mit Asylsuchenden aus Ländern, die als relativ sicher gelten. Auch die Verteilung der Schutzsuchenden auf die EU-Staaten soll neu geregelt werden, mit einem Solidaritätsmechanismus. Dadurch sollen EU-Länder, in denen viele Geflüchtete ankommen, entlastet werden, also beispielsweise Italien oder Griechenland. EU-Staaten, die ihnen keine Flüchtlinge abnehmen wollen, müssen Unterstützung leisten, zum Beispiel in Form von Geldzahlungen. Aus Brüssel, Sarah Geiser, D. Es geht nur sehr langsam voran mit dem Ausbau der Kinderbetreuung in Deutschland. Und jüngste Daten aus dem Bundesfamilienministerium zeigen auch, zwischen Ost- und Westdeutschland klafft eine teils riesige Lücke. Viel zu viele Eltern kennen das. Es ist einfach kein Kita-Platz in der Nähe zu finden. Gefühlt müsste man schon vor dem Schwangerwerden einen Betreuungsplatz sicher haben. Laut neuesten Zahlen des Familienministeriums hier in Berlin haben im Moment gut 36% aller unter 3-jährigen Kinder einen Platz, also nur gut ein Drittel. Und innerhalb eines Jahres ist das kaum mehr geworden. Im Westen liegt die Quote noch niedriger, im Osten immerhin bei über 50%. Eigentlich haben Kinder ab dem ersten Lebensjahr einen Rechtsanspruch auf Betreuung. Doch es scheitert am Angebot, vor allem weil Fachkräfte fehlen. Aus Berlin, Ronny Tochau. Die Polizei wird ab morgen wieder vor Ort in Niedersachsen nach dem 6-jährigen Arian suchen. Ermittlerteams sollen Anwohner in mehreren Gemeinden befragen, um neue Hinweise zu bekommen. Möglicherweise seien einige Nachbarn zuletzt verreist gewesen und könnten noch Hinweise geben. Auch direkt am Fluss Oste will die Polizei noch einmal nach dem autistischen Jungen suchen, der seit mehr als 3 Wochen vermisst wird. Zum Wetter, die aktuelle Vorhersage des Deutschen Wetterdienstes. Auch zum Abend hin kann es im Südwesten und in der Mitte noch Regenschauer und zum Teil heftige Gewitter geben. Im Nordosten bleibt es dagegen trocken. Die Temperaturen heute Nacht gehen auf 14 bis 7 Grad zurück. Morgen ist dann auch wieder im Südwesten die Gefahr von Gewittern mit Starkregen groß. In der Nordosthälfte bleibt es dagegen sonnig, dann wieder bei 23 bis 29 Grad maximal. Das waren die Nachrichten. Hallo, willkommen zu einem weiteren Trail of Songs. Ich grüße euch, Arne Schumacher ist mein Name. The Quiet Ways, Emily Barker über Veränderungen, einen Neuanfang vielleicht, ein sich zurückziehen, sich auf sich selbst besinnen. Emily Barker. What if this will stay the same? We're slowing down the smaller days, the quiet ways that we have changed, the quiet ways that we have changed, we're slowing down the smaller days. Vor Jahren war sie nach Europa gekommen, von Down Under aus Australien, aus dem äußersten Südwesten Australien stammt sie. Emily Barker, Sängerin, Gitarristin, Songwriterin, auch Klavier spielt sie. 43 ist sie inzwischen. Mit gerade mal 20 war sie in England gelandet und dort relativ bald dann sesshaft geworden. Ein paar Jahre später brachte sie in Eigenregie bereits ihr erstes Album raus. Damals noch im Folkrock-Kontext das Ganze. Später produzierte sie dann ein Wunsch. Traum war das sogar mal ein Soul-Album in den USA. Jetzt gibt's dieses neue, das nicht mehr ganz so düster nachdenklich ist wie das vorige, dafür von der Produktion her etwas kompakter, etwas eingängiger, ohne auch nur Gefahr zu laufen, in einen wie auch immer gearteten Mainstream-Sog zu geraten. Ein Abgesang auf eine in die Brüche gegangene Ehe, begleitet von Sad Songs. Life wrote out the choleric to the sad song. the sad songs that we danced in. Not them, not their meaning, but you taught me and I taught you. Emily Barker, bei der man immer davon ausgehen darf, dass mehr in ihren Songs steckt als nur ein Funken Persönliches. Fragile as Humans heißt dieses neue Album, wieder veröffentlicht auf dem eigenen Label. Wieder der Tonträger geschmackvoll gestaltet das Ganze. Die CD als kleines Büchlein, so richtig was Schönes zum Drinblättern. Charlie Parr, US-Amerikaner, eine Generation älter als sie, gestandener Folk-Blues-Barde ist er, in Minnesota ist er zu Hause. An die 20 Alben hat Charlie Parr über all die Jahre rausgebracht. Dieses hier hat er mit einer illuster besetzten Studioband aufgenommen, in Portland, Oregon, mit Produzent Tucker Martin, ein ziemlich großer Name für Songwriter und Bandproduktion der Region. Ein Song über nachbarschaftliche Anteilnahme. Wo ist eigentlich Annie geblieben? Lang nicht mehr gesehen, diese Annie. Get into your coat. sitting here for so many years. You wouldn't believe how much I've aged. Ein Lied über Community-Bewusstsein im herkömmlichen, im mitmenschlichen Sinne. Charlie Parr, altgedienter Folk-Bluesbader aus dem amerikanischen Norden. Sam Beam, Iron and Wine, ein Song aus The Light Verse, dem neuen Album. Leichtfüßig, dieser Song in der Tat, entspannt tänzerisch fast. Bag of Cats. There's a wealth of opportunity clinging to the world. You'll never find a better place to die. Love walks down the street with the kind of missing teeth you laugh about, laugh about. Look at all the loneliness sneaking through our dreams. Little bugs that bang into the light. Love will find a way, at least that's what you say to kid around. Opportunity like it's treating you. Another plum thumbing for a ride. Love is only fair till all its favorite hair is falling out, falling out, falling out. Ourselves when we listen again, it'll blend with the sound of the rain. Let's paint with our blood, draw some lines in the sand. If the wind isn't blowing our way, let's say what's on our minds like we know how we feel and just what we're feeling it for. Like life isn't right outside the door. This bag of cats. Think of all the beautiful people saying please. If you're gonna do something, do it right. Love is in the air. I couldn't tell you where, but it's around. Opportunity keeps clinging to the world. We've blown a million kisses in the sky. Love has no regrets, but it hasn't had one yet to talk about, talk about, talk about, talk about, talk about. FM. With the best, Shelly, he rode with me. Went for a Ride, ein Country Song ist das ursprünglich, als solcher geschrieben, hier interpretiert von Aja Victoria, Songfrau aus Nashville, Tennessee, eine Afroamerikanische, sowie die Co-Autorin dieses Songs, das ist nämlich Alice Randall. My Black Country, The Songs of Alice Randall heißt dieses Album, das ich jetzt hier habe. 11 Songs sind drauf, alle co-komponiert von dieser Alice Randall, die auch bekannt ist als Romanautorin, unter anderem eine sehr, sehr erfolgreiche. 65 ist Alice Randall vor ein paar Tagen geworden. Sie stammt aus Detroit, Michigan. Ihre Jugend, die hatte grausame Seiten. Ihr Stiefvater hat sie missbraucht. Andererseits hat sie, das schreibt sie selber, privilegierte Umstände gehabt, in denen sie aufgewachsen ist. Eine gutbürgerliche Familienfassade in Washington DC, alle Ausbildungsmöglichkeiten, Harvard-Studium mit Abschluss. Trotzdem wollte sie Songwriterin werden, nämlich Country-Songwriterin. Sie zog nach Nashville und wurde unter anderem protegiert dort von Steve Earle, dem großen Kollegen. Über Jahrzehnte hat Alice Randall Country-Songs mit anderen geschrieben, darunter ein Nummer-1-Hit für Trisha Yearwood war das einer, wobei sie dachte bei ihren Texten eigentlich immer an schwarze Akteurinnen, interpretiert wurden die Songs aber ausschließlich von Weißen. Dieses Album, das dreht das Ganze jetzt, das würdigt ihren Beitrag zur Country-Welt, ein Sampler mit Songs von ihr, alle interpretiert von afroamerikanischen Kolleginnen, wie zum Beispiel Ryan Giddens. The Ballad of Sally Ann, Ryan Giddens singt Alice Randall. Sie, Ryan Giddens, sie war maßgeblich beteiligt beim Zustandekommen dieser Album-Hommage an Alice Randall, die übrigens parallel ein Buch verfasst hat über ihre musikalische Prägung. Toller Sampler ist dies geworden, finde ich, einheitlich produziert das Ganze, also ohne große Brüche. Noch ein Stück daraus, Sunny War, afroamerikanische Crossover-Sängerin, Songwriterin, auch dies ein Country-Song ursprünglich mit einigen klassischen entsprechenden Motiven. Solitary Hero. My name is Magdalene. I'm a sweet soft sister of sin. Mint past silver dollars to touch my golden skin. But there's precious little comfort, never any joy for a boomtown hall in a barroom full of dust-capped men and boys. Buffalo soldiers, Texas Rangers, sheriffs and judges, Mexican vagabonds, help them up, but I don't recall a solitary hero. One weary sister said she'd rather take a night to bed. Pretty wrist were red, the lovely lady Londoner helps to ease my pain, and I dream a while about my sheltered child who will never know a dad's name. Buffalo soldier, Texas Ranger, Mexican vagabonds, help them up, but I don't recall a solitary hero. I've heard there's a sanctuary where soul doves can fly, trade their guard against for a novice's robes of white. When my daughter's finished school, found a decent home, I'll run to those good shepherds, never to return to. Buffalo soldiers, Texas Rangers, judges, Mexican vagabonds, help them up, but I don't recall a solitary hero. Help them up, but I don't recall a solitary hero. Auch das ein Song, co-geschrieben von Alice Randall. My Black Country heißt dieses Album. Auch Valerie June ist mit dabei, Layla McCullough, Alison Russell, alle darauf vertreten und viele mehr. Wunderbares Album, finde ich, und eben kein Country-Album im gewöhnlichen Sinne. Ihr hört bei BeiteFM den Trail of Songs mit Arne Schumacher. in den tiefen Süden der USA, nach Mobile, Alabama, Heimat der Red Clay Strays, Aufsteiger der Southern Roots Szene, auf dem zügigen Weg nach oben, derzeit demnächst auf einem Major Label. Richtig gut ist dieses jetzt auch hier bei uns verfügbare Debütalbum Stone's Throw. If you can call what we got last night's sleep, Lord, we got a few hours. Blurred lines, fighting like hell, try to keep my eyes wide open. Always running from, running to, running late, oh, running out of. It's the return that keeps us going. Been gone for way too long. Can't count all the roads we've been down. Try to keep it between the digits till I got a part of bridges and the front window. Been gone for way too long. Can't count all the roads we've been down. Oh, we're a stone's throw. Oh, we're a stone's throw from home. Been counting down hours for hours, and now we're so close we can almost taste it. Only 20 odd my markers left for us to pass. Everything been needing and missing and wanting is just ahead of waiting, giving us even more reason to drive slow, leaving everything coming back. Been gone way too long. Can't count all the roads we've been down. Try to keep it between the digits till the dollar pine bridges and the front window. Ein Song über das anstrengende Tourleben. The Red Clay Strays aus Mobile, der Stadt im Süden Alabamas. Junges Quintett mit einem Sound getränkt von klassischem Soul, von Blues, Country, Roots, Rock. Moment of Truth heißt dieses. Ich finde wirklich exzellente Debütalbum. Nochmal Charlie Parr. Auch hier geht es um Strays, um Streuner. In diesem Falle Obdachlose in der unwirtlichen Stadt. Ein herzerfülltes Plädoyer für Verständnis und Unterstützung. Stray, Charlie Parr. How can you say he's gone astray? The days find him alone. Always miles from anywhere. Never finding his way home. Can you say he's always dirty? Well, he's got nowhere to wash. Everyone avoids him, no matter what the cost. To his damaged ego. gold, his worn out shoes, thin clothes against the cold, thin hearts against his own. Let the rope out easy, bring everyone on board. Broken hearts take on their heavy loads, take on their heavy loads, take on their heavy loads. Man, the broken hearts take on their heavy loads. About your religion, all about his sinful ways, all about the God who loves him but will punish him anyways. But he already knows the lake of fire, he swims in it every day. He's beaten down with neglect, burned with hypocrisy. How can you say there's a stray in the middle of your town? You can feel the anger in your eyes, where empathy should be found. Lost his family, or they let him wander away. Can anyone speak on his behalf, or has someone rigged the game? Let the rope out easy, bring everyone on board. Mend the broken hearts, take on their heavy loads, take on their heavy loads, take on their heavy loads. And the broken hearts, take on their heavy loads. FM. There's a man who's been out sailing in a decade full of dreams, and he takes her to a schooner and he treats her like a queen, wearing beads from California with their amber stones and green. He's called her from the harbor, he's kissed her with his freedom, he's heard her off to starboard, in the breaking and the breathing of the water wheels. She is so busy being free. There's a man who's climbed a mountain and he's calling out her name, and he hopes her heart can hear. 3,000 miles he calls again. He can wish her there beside him, he can miss her just the same. He's missed her in the forest as he showed her all the flowers, and the branches sang the chorus climb the scaly towers of a forest tree. She is somewhere being free. There's a man who sent a letter and he's waiting for a reply. He's asked her of her travels since the day they said goodbye. He writes, wish you were beside me. We can make it if we try. He's seen her in the office with a name on all his papers. Through the sharing of the profits, he will find it hard to shake her from his memory. She is somewhere being free. There's a lady in the city and she thinks she loves them all. There's the one who's thinking of her. There's the one who sometimes calls. There's the one who writes her letters. Then his facts and figures scrawl. She's brought them to her senses. They have laughed inside her laughter. Now she rallies her defenses, for she fears that one will ask her for eternity. And she is so busy in free. There's a man who sends her medals, he's bleeding from the war. There's a jouster and a jester, and a man who owns a store. There's a drummer and a dreamer. And you know there may be more. She will love them when she sees them. They will lose her if they follow. And she only means to please them. And her heart is full and hollow like a cactus tree. She is somewhere in free. Like a cactus tree. Ein Song von der jungen Joni Mitchell ist das Cactus Tree. Auch hier schon too busy being free, statt sich wirklich einzulassen auf einen der Männer im Song. Martin Simpson ist das, Folkmann aus England, einer der munter aktiven, eine Ikone britischer Folktradition. 71 ist er gerade geworden, vor einer guten Woche. Er kennt sich nicht nur aus in der britischen Songtradition, für ihn sind auch Joni Mitchell, Bob Dylan, andere amerikanische Kollegen, Kolleginnen wichtige Einflussgrößen immer schon gewesen. Seine Updates, eine Freude, finde ich, was feingesponnene Interpretationen angeht und was allerfeinste akustische Gitarrenkunst angeht. Der Titelsong dieses neuen, ein Doppel ist das geworden, das ist ein eigener Song, einer über die imposanten Vögel, wir kennen das, die man auf dem Lande am Himmel kreisen sieht. The Birds Complete the Skyline, Sky Dancers. Your constellations shine among the budding heather and ling and the jade green berry bushes. The oak eggers are on the wing. The stone chats and the pipits fly in spring lap wings and curlews cry. But there is something missing. There are no dancers in the sky. And the bird completes the skyline. That is clear to see. An empty sky's a heartbreak, so what is it to be? The pale ash grey sky dancer, or this wasteful cruelty? At 15 I saw the falcon fly at Simmons' yacht on the River Wye. Scarce and unexpected then, rare treasure in the sky. In mid Wales 50 years ago. The red kite's beauty lit the snow. Now I might see the everyday falcon on the city cliffs, red kites by the motorway. And the bird completes the skyline that is clear to see. An empty sky is a heartbreak, so what is it to be? The pearly ring-tailed harrier or this shooting gallery? Now the heathland it is burning up above the valley towns. The greedy flames consume the peat, so when the rains come down, they pour across the moorland's wreck and overwhelms the stream and beck, bursts the banks of stream and beck and floods the town again. And the bird completes the skyline that is clear to see. An empty sky is a heartbreak, so what is it to be? This life-supporting landscape or this brutal tyranny? That is clear to see. An empty sky is a heartbreak, so what is it to be? The pale ash grey sky dancer or this wasteful cruelty? Ein Blick in den Himmel, Martin Simpson, Skydancers. Kontrabassist Ben Nichols, einer, der mit vielen speziell der britischen Folkszene gearbeitet hat, auch mit Martin Simpson, was ein neues Album mit Duetten dokumentiert. Dies ist eines mit Seth Lakeman, einem der drei Lakeman-Brüder, Folkbrüder aus dem englischen Südwesten. Sein Song, Seth Lakeman's Song, The Fire. Some time has passed since we last saw the trailing smoke up high towards the west, the county's best, with all that bracken dry. Alas, the summer's greatest fear has struck at us again, and only still in August with no hope of coming rain. Mother men drove down in urgent haste the damage to review, while others filled the water drums and dabbed the bags anew. With faces set and tempers up, smothered odes in mind, I pondered on the previous year they left their far behind. Well, all night the team of fighters, they fought against the blaze, tracing back across the trees towards the growing haze. Hopes to save the county, the biggest trial yet, and praying for a windless day their efforts would be blessed. Each man toils, each man tries to fan the flames away from them across the county line. Bunch of workers returned at the crack of dawn, black with dust, smoke and sweat, with clothes all charred and torn. Now quick to change and turn on out, time to droop or tire, far back they had to move once more. or patrol the hungry fire. Each man toils, each man tries to fan the flames a wee from them across the county line. The sun increased in strength, drying up the fields and paths along the mighty fence. As the creeping flames were climbing, the nightly firelight glow, that monster charging onwards as the easterly did below. For each man toils, each man tries to find the flames away from them across the county line. Some drops of falling with the early morning dew, and it brightened up their chances, leaving hopes anew. But a fragile land all but lost, fanned by easterly breeze, with mist and smoke still hanging there like a veil amongst the Seth Lakeman, der Geschichtenerzähler aus dem englischen Südwesten, hier als Gast von Bassist Ben Nichols. Das war ja auch schon fast wieder unser Trail of Songs. Arne Schumacher ist mein Name. Danke euch fürs Zuhören. Hier folgt jetzt das BeiteFM Magazin. Hört ihr die Sendung als Wiederholung? Viel Spaß mit den folgenden Sendungen. Auf die letzte Strecke nimmt uns mit Tyler Ramsey, eins Mitglied der Band of Horses, der Woods Band aus Seattle, Washington. Tschüss, bis bald. Close up the curtains, lock all your doors. I guess nobody's gonna anymore. There's a storm to block out the sunlight.